Meine Freundin Vanessa und ich, wir haben uns ganz so gedrückt und dann gefördert. Es war spiritueller, leidenschaftlicher Hemmungsloser Sex. Es war einfach nur Sex. Es war besser als Sex. Es war eher eine Art Schmelzung. Nur irgendwelche Gedanken und Verschmelzung. Verstehe ich gut. Nein, das glaube ich. Verstehe ich gut. Nein, das verstehe ich gut. Nein, das glaube ich auch nicht. Ich habe nur die Doch, glaub mir, ich verstehe das. Deshalb muss ich immer so nur wenn ich heile.